Kundgabe 3656. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.01.1946. Ruhe und Frieden der Seele durch tiefen Glauben. Unruhevoll bleibt euer Herz, solange ihr nicht fest glaubet an meine immerwährende Liebe und Sorge um alle meine Geschöpfe. Der tiefe Glaube allein gibt euch die Ruhe und den Frieden der Seele. Und so müsstet ihr erst diesen zu gewinnen suchen. Dann werdet ihr das Erdenleben meistern, auch in schwersten Tagen, in irdischer Not und Bedrängnis. Immer wieder rufe ich euch zu. Was kann euch geschehen ohne meinen Willen oder meine Zulassung? Meine Macht ist so stark, dass sie alles verhindern kann, was ich will. Und meine Liebe zu euch ist so groß, dass ich auch verhindere, was euch zum Schaden gereichet an eurer Seele. So der Körper dennoch leiden muss, so betrachtet auch dies als einen Liebesbeweis, denn es dienet eurer Seele zum Besten. Und darum fürchtet kein irdisches Leid, sondern vertrauet mir, dass ich euch auch dieses erträglich mache, so ihr nur glaubet an mich, meine Liebe und Macht. Suchet euch vorzustellen, dass eine Gegenkraft von mir euch verderben will und dass ich dies nimmermehr zulasse aus Liebe zu euch. Die Gegenkraft sucht euren Willen zu gewinnen, und so ihr dies nicht gelingt, wütet sie gegen euch. Ist euer Wille nun ernstlich mir zugewendet, so stehe ich auch als Schutz bei euch, und des Gegners Wirken ist erfolglos. Und so müsset ihr nur immer glauben, dass ich bei euch stehe, dass ihr niemals wehrlos seinem Einfluss ausgesetzt seid. Und dieser Glaube wird euch Trost und Ruhe geben, denn ich enttäusche ihn nicht. Euer Glaube ist die beste Waffe gegen den Feind eurer Seelen. Ihn enttäusche ich nicht und helfe euch in jeder Not, geistig und irdisch. So ihr aber banget und zweifelt, dringt der Gegner bei euch ein und er übt seinen Einfluss aus. Ihr könnt nur einen starken Glauben erreichen, so ihr euch mir ständig verbindet im Gebet. Denn der ständige Anruf gibt euch auch die innere Gewissheit, dass ich euch helfen kann. Und ihr werdet auch meine Liebe spüren, die euch helfen will in jeder Not. Lasset keine irdische Sorge aufkommen, denn diese übernehme ich, so es an der Zeit ist. Und gedenket nur eurer Seelen und sorget eifrig für diese, indem ihr sie stärkt und kräftigt durch mein Wort. So ihr eurer Seele mein Wort zuführet, wird sie erstarken im Glauben. Und so ihr glaubet, schrecket euch auch keine irdische Not mehr. Ständig gebe ich euch die Versicherung, dass ich euch schütze in jeder Gefahr des Leibes und der Seele. Und diesem meinem Wort schenket Glauben. Und es wird die Ruhe und der Frieden in euer Herz einziehen. Ihr werdet jegliche Sorge mir überlassen. Ihr werdet auch euren Glauben auf andere übertragen können. Denn ein tiefer Glaube strahlet seine Kraft aus und belebt auch den schwachen Glauben der Mitmenschen. Fürchtet euch nicht, sondern glaubet, dass ich kraftvoll bin und euch liebe. Und unbeschwert werdet ihr durch das Erdenleben gehen. Immer meiner Hilfe gewiss. Keine Not wird euch schrecken, selbst wenn ihr sie um eurer Seelen willen ertragen müsset. Denn ich beende sie, so es an der Zeit ist. Ich helfe euch, eurem Glauben gemäß. Amen.